1. Dies ist ein Psalm und ein Lied von David, das anlässlich der Einweihung des Tempels verfasst wird. 2. Ich möchte dich, Herr, preisen, weil du mich aus meiner Notgeritäten verhindertest, das mein Feinde über mein Unglück triumphieren. 3. Herr, mein Gott, als ich in meiner Verzweiflung zu dir schrie, hast du mir geholfen und mich geheilt. 4. Du hast mein Leben aus dem Totenreich zu Ruckgehold und mich darver bewahrt, endgültig in das Grab hinabsusinken. 5. Sink dem Herrn Loblieder, die im True Side, und preist seinen heiligen Namen mit aufrichtiger Dankbarkeit. 6. Sein Zorn dort nämlich nur einen kurzen Momenten, waren sein Neid ein ganzes Leben lang wart, auch wenn man abenswaint, fault am Morgen der Jubel. 7. In einer Zeit, in der ich mich sicher fühlte, behauptet ich leicht fertig, dass mich niemals etwas erschatten konnte. 8. Herr, durch dein Gut hattest du mir ein fest position verliehen, doch als du dich von mir abwandtest, geriet ich sofort in gross Bestürzung. 9. In dieser not wante ich mich wieder in dich, Herr, und fleht dich instandig im Dein Erbarmenen. 10. Ich fragte dich, welchen Vorteil mein Tod hat, da Storb dich nicht preisen oder Dein True Verkunden kann, wenn ich erst einmal im Grab liege. 11. Hör mich doch, Herr, und erweis mir Dein Neid, indem du mir in meiner schwierigen Lage als Helfer beistehst. 12. Du hast mein Trauer schließlich in einen Freudentanz verwandelt, mir das Gewand des Lieds ausgesogen und mich stattdessen mit Freude erfüllt. 13. Dies Gesche, damit ich dich aus tiefster Seele preise und nicht lange schweige, Herr, mein Gott, ich würde dir auf ewig danken.